wir machen das nachher in der Post, wie es halt immer so genau. ist. Genau. Die Post. Mein Cousin, der Julian, hat gesagt, wenn wir noch einmal erklären, wie das abläuft, dann bringt er mich um. Wir haben jetzt schon 12 Folgen rausgehauen und jedes Mal erklären wir, dass wir 10 Hinweise haben und wer wir sind und so weiter und so fort. Und deswegen ganz bewusst, scheiß drauf. Wir haben den Philipp, unserem heutigen Gast da, hier auf der Hack & Make in Nürnberg, gerade schon eh alles erklärt. Also wir haben ein bisschen geschummelt. Aber ansonsten ohne lange Umschweife, ich fange jetzt an. Boah, du bist so hart. Du bist, mit 10 Hinweisen. Du hast jetzt einfach mal auf den Tisch geklopft quasi. Das ist so hart. Ich wurde 1906 als uneheliche Tochter einer Waschfrau und eines jüdischen Schlagzeugers in St. Louis, Missouri geboren. Oho. Bis grad hätte ich noch auf die, wie heißt die Clementine getippt. Bis grad? Wir haben gerade erst angefangen. Ja, bis zur Hälfte des Satzes. Ah, okay. Ich mache jetzt mal den Must-Have-Running-Gag. Ist es Kurt Cobain? Das wird so geil. Okay. Der Philipp sagt jetzt das erste Wort überhaupt und dann, fuck, das ist es. Also bitte. Den muss ich auch schon raten. Ja. 1906, yeah. Tochter, yeah. St. Louis. Yeah. War das? Missouri. Missouri. Ich weiß nicht, ob das St. Louis ist. Das klingt ja dann auch nach Musikerin, oder? Nach irgendwie, oder vielleicht im künstlerischen Bereich. Wen gibt's denn da? Und was, aber darf man das jetzt beim ersten Mal? Ja, klar. Also wenn du sofort errätst, kriegst du eine Mate. Das wäre ein bisschen episch, wenn du es mit dem Hinweis erraten würdest. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Fällt mir jetzt gerade niemand ein. Zweitens, von meiner Mutter wurde ich Trumpy genannt. Da dachte ich, das Trumpy. Muss ich auf jeden Fall hier reinbringen. Ich vermute, es ist ein Hinweis, um uns völlig in die Irre zu führen. Natürlich. Wie immer. Es ist eine Abwandlung von Humpy Tumpy. Also nichts mit der Trump-Familie, logischerweise. Ist es Rosie Parks? Fuck, es ist nicht Rosie Parks. Rosa Parks. Ja, nein. Na gut. Am 2. Juli 1917 erlebte ich ein Pogrom in East St. Louis mit, bei dem nach unterschiedlichsten Berichten bis zu 100 Menschen, vornehmlich Afroamerikaner, ermordet wurden. Dieses Erlebnis prägte mich so stark, dass ich später zu einer engagierten Kämpferin gegen Rassismus wurde. Es ist Rosa Parks. Nicht. Ja, du hast jetzt irgendwie die Stimmung mal wieder total runtergezogen. So. Was war das Problem? Massenmord ist einfach nicht witzig. Ja. Wie heißt denn die gute Frau? Es war neulich ein Google-Doodle zu ihr und mir fällt der Name einfach nicht ein. Immer schwierig sowas. Mist. Oh. Ja, dann schnell zur Hinweis Nummer 4. Im Alter von 13 Jahren wurde ich von meiner Mutter mit dem um viele Jahre älteren Willy Wells verheiratet. Die Ehe hielt nur wenige Wochen, was ich total geil finde. Jetzt wirst du schon zwangsverheiratet und dann hältst du trotzdem nur ein paar Wochen. 1921 heiratete ich einen Zugbegleiter, den ich zwar 1925 verließ, dessen Nachnamen ich aber zeitlebens behielt. Okay, jetzt gebe ich meinem Kopf gerade alle berühmten Zugbegleiter durch. Ich frage mich vor allen Dingen, ist Zugbegleiter noch ein vollwertiger Job heutzutage? Das ist wirklich nicht böse gemeint für Zugbegleiter, falls das noch so ist, aber... Was war denn damals Zugbegleiter? Also der Fahrkartenkontrolleur? Ja, ich weiß es eben nicht, aber ich denke halt wahrscheinlich, da hast du früher so All-in-One. Ja, aber ja. Das sind ja eher die WLAN-Buddies, oder? Nee, wie heißen die? Die WLAN-Buddies. Ja, da gibt es auch so Typen, die beim WLAN helfen im Zug. Also wir haben 33... Super. Als wir im 33C3 waren, da hat doch der eine vom Organisationsteam erzählt, dass er hier die Kampagne gefahren hat, dass das WLAN beim Zug in den ICEs gescheit funktioniert. Mhm. Hast du den Namen parat? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Das ging an mir vorbei. Sorry. Also ich kann sagen, dass ich 5 Stunden eben im Zug saß und es ging nicht. Oh nein! Oh. Das ist unterdessen schon wieder schlechter geworden. So. Das Interessante ist aber, mit dem WLAN in der Bahn ist, am Anfang alle, oh geil, es gibt WLAN in der Bahn, oh, ich kann meine E-Mail abrufen, geil. Und jetzt ist ein, es geht 3 Minuten nicht, ich will Netflix streamen, scheiß Bahn. Also sozusagen so dieser Gewöhnungsfaktor von, wie geil, dass es jetzt geht, ist zu langsam. Fuck, es ist zu langsam, zu schlecht, es ist gerade nicht da, wenn ich es gerade hätte, der ist ja irgendwie innerhalb von gefühlt 2 Monaten passiert. Die Menschheit, ich sag's dir, wie es ist. Wie heißt denn die gute Frau? Mensch. Im Alter von 16 Jahren begann ich meine Karriere. Und ja, das ist der kürzeste Hinweis, den ich jemals gebracht habe. Aber du springst jetzt auch wieder durch die Zeiten hier, oder? Nein, nein, nein. Also sie war schon 2-mal verheiratet und dann ist sie 16 geworden. Oh, Moment, ich rechne kurz nach. Ja? Was? In der Tat? Nein, Moment. 22? Ja, wirklich? Ernsthaft? Ernsthaft? Krass. Weil 1921 hast du das 2. Mal geheiratet? Und da war sie 15. Krass. Ja, offensichtlich. Mit 13 und mit 15 hat sie geheiratet. Ah ja, das macht sich doch mal gut im Lebenslauf. Ist gerade unsere Audio-Recording-Dings abgeschmiert oder ist das nur der Bildschirmschoner? Ah, nee, okay. Nee, ist doch da. Sollte es uns zu denken geben, dass unser Gast das Surfen anfängt? Sorry, nee, ich bekam eine Nachricht. Entschuldigung, ich wurde abgelenkt. Ja. Sollen wir jemanden grüßen? Ja. Nee. Hat bitte jemand den Feueralarm ausgelöst? Ich hab jetzt nichts gesagt. Ich hatte ja die leise Hoffnung, dass er jetzt irgendwie einen Tweet absetzt und sagt, er ist hier mit den geilsten Typen, die er auf dieser diesjährigen Hack and Make getroffen hat, sitzt er gerade auf der Couch. Und auf der diesjährigen Hack and Make auch. Das sind die besten Sitzgelegenheiten. Absolut, absolut. Mit Abstand. Ist auch gar nicht so warm. In New York zwischen 1923 und 1924 machte ich Bekanntschaft mit dem damals in den USA äußerst populären und bekannten deutschen Dichter Karl Gustav Vollmüller. Vollmüller. Never heard before in my whole life, aber das Wort Vollmüller ist halt voll geil. Aus dem Land. Werde ich mal als Beleidigung demnächst nehmen. Du Vollmüller. Ja. Er verschuf mir Auftritte in Europa. Also sie ist quasi von St. Louis im Entertainment-Bereich, richtig geraten, nach New York gekommen, was man halt so macht, so standardmäßig. Und dieser deutsche Dichter führt sie jetzt quasi gen Europa, sagt, das, was du machst, ist geil, das werden die Europäer diggen. Ja, solange sie nicht gen Italien führt. Meine zumeist männlichen Fans lagen mir bald zu Füßen, speziell in Frankreich. Also es ist auch so, dass diese Person in Frankreich auch noch extrem verehrt wird. Und ich weiß ziemlich sicher, wer es ist, aber ich weiß den Namen nicht. Dann beschreib sie doch mal. Was macht sie denn so? Sie war, glaube ich, bekannt durch so Tanz auch. Das Ding ist, aber ich glaube, mir fällt der Name nicht ein. Der Philipp hat die Tweets nachgeschaut einfach der letzten Monate. Ich hatte, als du anfingst mit dem ersten Hinweis, dachte ich an jemand und dann dachte ich, das ist ja auch doof, das ist die eine Person, die mir einfällt, das ist es ja nicht. Ich werde mir aber immer sicherer, dass es die ist. Boah, das wäre ein Hauer. Dann sag's, wer es sein könnte. Also du darfst so oft raten, wie du willst. Weil ich dachte, St. Louis 1906 und mal künstlerisch. Ganz kurz, und das wäre dein erstes Wort überhaupt in dem Podcast gewesen. Also du sagst es jetzt und wir tun so, als wenn es dein allererstes Wort das gewesen wäre. Schneiden wir dann so hin. Nein, aber dann dachte ich, das war... Boah, ich bin echt total nervös. Ich dachte, es wäre zu Klischee, weil ich denke, mir fällt nur eine Person überhaupt ein, die kann es ja denn nicht sein. Ja, der Dominik recherchiert nicht so lange, das kann schon sein. Darf ich meine Vermutung äußern? Unbedingt, klar, raus damit. Josephine Baker? Danke. Dachtest du auch? Ja, aber mir fiel der Name nicht ein. Weil ich dachte, St. Louis, Missouri, Vater ist Schlagzeuger. Und das... Aber ich wollte es, ne? Weil man will sich denn ja nicht irren. Das ist immer das Problem. Das legst du irgendwann ab. So. Alter, wie episch wäre das bitte gewesen? Ich sag ihm noch, mach das Erste, was du sagst, gleich zurück und das wär's. Ja, wir machen jetzt eine zweite Variante, wo wir einfach danach, wir sagen Josephine Baker und dann ist der Podcast vorbei. Ich so, ja. Ja, ich bin ja, also ich habe euch ja eben erst kennengelernt, ich wollte ja nicht, dass es dann gleich vorbei ist. Ach, Papa, ach so, ja, okay. Völlig okay. Ja, 30 Sekunden, super. Wir machen die restlichen Sachen trotzdem, weil es ist ja... Aber es war richtig, ja? Ja, es war richtig. Okay. Das Witzige, wie geil. Man muss dazu sagen, es ist wirklich manchmal, du sagst, es ist ja selbstverständlich, aber ich meine, er hat schon mal gar keinen Plan, wie es häufig. Ja, fürs Publikum, er zeigt gerade auf mich. Der Philipp hat neulich, was der war's? Der Gast Philipp. Der Nicht-Gast Philipp, der Standard-Philipp hat eine Dame, auf deren Grundlage eine Programmiersprache benannt ist. Sag's bitte nochmal. Der Lovelace. Mhm. Wir kannten die nicht. Also für ihn halt, er war halt völlig entsetzt, dass man die nicht kennen kann. Aber das Lustige war, bis zum letzten Raten ich weiß, was ist, mir fällt nur der Name nicht ein. Nach der Auflösung, nee, kenne ich nicht. Sag mir nicht, nur nie gehört. Genau. So. Okay. Jetzt ist natürlich da wäre ich auch der richtige Nerd für gewesen, glaube ich. Ja. Das ist noch witzig, weil wir vorhin noch gesagt haben, so ungefähr, fuck, den Philipp hätte man dabei haben müssen da bei der Folge. Ja. ich gehe jetzt noch gar durch, weil ich glaube, dass das interessant zu wissen für euch ist. Weil die Charolta, meine Arbeitskollege, hat wahrscheinlich diesen Doodle gesehen, wenn der eben bei Google war, hat dazu sich eingelesen und hat dann gemeint, boah, das wäre aber auch eine geile Story. Ach, du lässt dir das also auch noch von anderen Leuten hier irgendwie rantragen? Ich bin inspiriert. Boah, ist ja noch fauler, als ich dachte. Schöne ist. Frauen inspirieren mich. Wegen meiner unglaublichen Kostüme und Tänze erhält ich Auftrittsverbote in Wien, Prag, Budapest und München, was mich umso interessanter für das Publikum machte. Die Bewunderung für mich nahm bisweilen groteske Züge an. Der österreichische Architekt Adolf Loos entwarf zu meinen Ehren ein Haus mit schwarz-weiß gestreifter Marmorfassade, das jedoch nie gebaut wurde. Oh. Finde ich ein bisschen geil, aber ich habe ein Haus für dich. So ein Zebrahaus. Ja, so ein Zebrahaus. noch drei Sachen habe ich. Die Die Kriegsjahre des Zweiten Weltkriegs verbrachte ich in Frankreich und Nordafrika. Ich trat vor französischen Truppen auf. Das ist neu in Ordnung. So Marilyn Monroe-Style, aber was jetzt kommt, ist geil. Und arbeitete für die Resistance und den Geheimdienst. Ich machte den Pilotenschein, wurde Leutnant und wurde nach Kriegsende in die Ehrenlegion aufgenommen. Also wow. Josephine Baker, wirklich auch was dahinter gewesen noch? Der französischen Armee. Ja. Yeah. Okay, da siehst du, das wusste ich nicht. Und auch gelernt. Auch da, wir hatten doch auch vor zwei Folgen erst eine, die irgendwie eine Kunstfliegerin war und dann irgendwie in der Armee geflogen ist. Das ist Beate Use. Genau. Ein paar Tage her. Ja, aber... Ich glaube, spätestens jetzt sollten wir wirklich die Warnung ausgeben, dass man die Folgen bei uns, wenn man mitraten will, in chronologischer Reihenfolge abfrühstücken sollte. Nummer 9. Obwohl ich in Frankreich lebte, unterstütze ich die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung schon in den 50er Jahren. Ich protestierte auf ungewöhnliche Weise gegen Rassismus. Ich adoptierte 12 Waisenkinder unterschiedlicher Hautfarben. Und jetzt wird's lustig, weil ich habe keinen einzigen dieser Namen vorher ausprobiert auszusprechen. Die jungen Akio, Koreaner, Janot, Japaner, Louis, Kolumbianer, Yari, Finne, Jean-Claude, Kanadier, eigentlich Franzose, Meus, Franzose und Jude, Kofi, Ivora, Mara, Venezolaner, Noel, Franzose und Brahim, Algerier, sowie die Mädchen Marianne, Französin, und Stelina, Marokkanerin. Alter Vater. Also das ist echt mal ein Statement. Eingenickt. Mit meiner Regenbogenfamilie lebte ich unter manchmal schwierigen finanziellen Bedingungen auf einem Schloss im südfranzösischen Périgord. Wow. Also finde ich auch geil, weil ich meine große Wohnung jetzt eigentlich auch getan, aber dann trotzdem mal kein Geld mehr nach der Karriere, aber immer noch das Schloss am Start. Aber da hätte jetzt auch thematisch das Zebrahaus auch gut gepasst, so weißt, mit so eine gemischte Familie mit Schwarz und Weiß, und ist doch, das hätte ein schönes Gesamtbild ergeben. We are the world, we are the children. Und jetzt wäre Hinweis Nummer 10 gekommen, wenn der Gast Philipp nicht so brillant gewesen wäre. Man kennt mich vor allem durch mein Bananenröckchen. Da wäre es denn klar gewesen, oder? Ja. Also. Aber auch hier, und das ist, bisweilen sind wir tatsächlich auch schon relativ früh drauf gekommen, aber oftmals rentiert sich halt einfach so die Storys hinter den Leuten. Weil du kennst sie für eine Sache, was hättet ihr über Josephine Baker vorher gewusst, ja? Halt hier nackig mit Bananenrock. Du findest in fast jeder Lebensgeschichte irgendwas Erzählenswertes, so, ja, das ist wirklich so. Naja, von den bekannten Leuten. Ja, ja. Aber ich frage mich, was sie über mich irgendwann schreiben. Ja, auch von den Unbekannten, nur da interessiert sich halt nicht so. Du kannst, in Erlangen gibt es ein Haus und da ist eine Plakette dran und da steht drauf, hier zechte E.T.H. Hoffmann im Jahr 1852. Finde ich super. Das ist dein Lebensziel, ja? Dass es mal ein Haus gibt. Hier hat sich Dominik ordentlich betrunken, 2018. Alter. Ich hab in der Nähe meiner Wohnung in Berlin hängt eine Plakette an einem Haus, wo irgendwie draufsteht, hier lebte oder wirkte oder so für so einige Jahre der berühmte Schlagersänger oder irgendwie sowas. Schlagersänger? Jackie. Okay. Du stehst davor und denkst dir, wer hat er das selber angebracht oder sein einer Fan? Wo ich auch immer so denke, nie davon gehört, aber irgendjemand dachte, da musste die Plakette für den hin. Das ist halt genau mein Humor. Einfach irgendwas komplett Unbekanntes sein. Es gab einen Hund, das hat jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun, aber es gab einen Hund namens Jackie, der ein finnischer Hund, der den Hitlergruß gemacht hat. Okay, davon gibt es doch hoffentlich keine Plaketten. Das fand der große Führer gar nicht lustig. Fantastisch. Philipp, vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, danke für die spontane Einladung. Ja, sehr gerne. Das macht ja Spaß. Ich sehe, man sollte öfter dieses Partyspiel auch mal wieder spielen oder auch im Podcast hören. Ja. Also ich auch. Ich habe was gelernt. Fantastisch. Und ich hatte Spaß. Was kann man mehr vom Leben wollen? Na dann, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ich wurde 1906 als uneheliche Tochter einer Waschfrau und eines jüdischen Schlagzeugers in St. Louis, Missouri geboren. Josephine Baker? Ja.